was für ein wunderschöner Baum du bist. Was du wohl alles erlebt hast. Du bist bestimmt schon sehr alt. Ivy lauscht auf das sanfte Rascheln der Blätter. Und wie riesig du bist. Sie legt ihren Kopf nach hinten in den Nacken und sieht nach oben in die ausladende Baumkrone. Das ist ja wie ein richtiges Dach. Ivy lässt das Fahrrad los, legt es auf den Boden und setzt sich mit dem Rücken an den mächtigen Baumstamm. Wow, du bist ja wie ein Kumpel, an den man sich anlehnen kann. Ivy hört auf das Rauschen des Waldes, spürt wieder den Wind in ihrem Gesicht. Oh, ich könnte jetzt einschlafen. Es ist wunderschön hier. Ivy schließt ihre Augen. Und Traum und Wirklichkeit verschmelzen. Ivy, komm. Komm, es ist noch nicht zu spät. Ivy. Aber du weinst ja. Bleib. Ivy, rette uns. Rette uns, bitte. Mein Gott. Wo bin ich? Ich muss wieder eingeschlafen sein. Aber da war doch eine Stimme. Was war das für ein seltsamer Traum? Wie spät ist es eigentlich? Oh je, schon 4:45. Jetzt muss ich aber zusehen, dass ich nach Hause komme. Boah, ist mir kalt. Na dann, nichts wie los. Yvonne Rode am Apparat? Hey, Logo, was geht? Habt ihr was Neues entdeckt? Aha. Hm. Du meinst den alten Bauwagen, den die Waldarbeiter früher benutzt haben? Oh, oh, ihr solltet eure Vermutung sofort der Polizei melden. Ja, sicher. Ich? Na, ich hatte noch so ein seltsames Erlebnis an der alten Eiche. Ja, genau. Dort, wo wir unsere Räder abgestellt hatten. Vielleicht sollten wir der Polizei von meinen Fähigkeiten erzählen. Ich hatte das Gefühl, als ob mir diese Eiche etwas sagen wollte. Ja, klarer Fall, wir bleiben dran. Check-out-Logo. Bis morgen.